Hallo, herzlich willkommen zum Antcast Episode 578, der neue Platzhirsch. Ha! Ja, Unglaubliches ist passiert. Das hatte ich ehrlich gesagt noch gar nicht für jetzt auf dem Plan, ja. Und doch passiert es einfach so, ja, dass auf einmal Samsung, ja, nicht mehr die Nummer 1 ist. Ja. Zuerst kam da die Meldung, ja, dass es in Europa einen Wechsel gegeben hat. Ja. Tatsächlich, Xiaomi ist jetzt die neue Nummer 1. Ja. Und dann habe ich noch gedacht, okay, also klar, in Europa, ja, kann man das durchaus sich überlegen, aber bis das weltweit passiert, da wird es bestimmt noch ein bisschen dauern. Also zum Vergleich, hier in Europa war das jetzt so, dass der Marktanteil im ich glaube, im zweiten Quartal, dass da jetzt die Gerätemenge 12,7 Millionen erreicht hat, Samsung 12 Millionen, damit Marktanteil 25,3% für Xiaomi und 24% für Samsung. Wow. Samsung verliert 7 Prozentpunkte und Xiaomi gewinnt 67,1%. Also Xiaomi kann den USA danken, dass Huawei in Europa jetzt keine Rolle mehr spielt. Ja. Huawei läuft jetzt unter anderem, ja, mit einem insgesamt -20%, ja, die alle anderen zusammen haben. Ja. Realme allerdings ist meiner Meinung nach momentan ein großer Gewinner, denn bei 1800% Zuwachs muss man diesen Player auf jeden Fall im Auge behalten, noch natürlich weit weg, ja, mit 1,9 Millionen Geräten, das ist ein Marktanteil von 3,8%, noch weit weg. Aber Oppo 5,6%, könnte schon bald eingeholt werden. Apple dann 19,2% und wie gesagt dann Samsung 24 und 25,3% Xiaomi. So, also wie gesagt, ist ja Europa und ja, ist es weltweit, ist das wird noch ein bisschen dauern. Denkst du? Auf einmal, ja, heute die Meldung, boom, Xiaomi hat Samsung weltweit vom Thron gestoßen. Wahnsinn, kann ich da nur sagen, irre. Mit einem Marktanteil von 17,1% rangiert jetzt Xiaomi vor Samsung mit 15,7%. Dritter ist dann Apple mit 14,3%. Das heißt, Xiaomi ist jetzt richtig vorbeigezogen und ist jetzt tatsächlich weltweit Nummer 1. Heftigst, oder? So schnell kann das gehen. Und warum das weltweit passiert, weiß ich nicht, weil erfahrungsgemäß zum Beispiel im US-Markt war ja Huawei schon seit eh und je nicht so stark vertreten. Ne? War zwar ein Faktor, aber nicht jetzt so der Extreme. Also von daher weiß ich schon, ob das zu führen kann. Man sieht aber auch hier im weltweiten Markt, dass Apple momentan richtig nach unten geht. Ja? Allerdings auf hohem Niveau, das muss man auch sagen. Also im August, September 2020 rum, hat Apple sogar eine Renaissance erlebt, ja, und war mit einem sehr hohen Marktanteil deutlich Marktführer. Ja, dann hat Samsung wieder aufgeholt, ja, so eine Welle, und stetig ein bisschen nach oben war es halt bei Xiaomi und jetzt eben an Apple und natürlich an Apple schon seit längerer Zeit vorbei, habe ich ja schon gesagt, und jetzt eben auch an Samsung vorbei. Wahnsinn. Ja, und damit werden natürlich auch leider, muss ich sagen, meine Unkenrufe wieder zunichte gemacht, ja, so von wegen, ja, das Xiaomi macht Fehler mit der Preispolitik, jetzt, sie denken, sie können jetzt die Preise so und so verlangen und das ist gefährlich und ich bleibe zwar dabei, ja, das kann auch wieder Marktanteile kosten, wenn man die Geräte verteuert, ja. Aber auf der anderen Seite jetzt erstmal muss ich sagen, naja, das Gerät, das eben hier auch für den Anstieg verantwortlich ist, ist eben auch ein Gerät, das sehr, sehr teuer ist. Man hat das ja, das ist ja nicht erst seit gestern so, sondern das Xiaomi 10 war ja auch schon teuer. Ne? Und man sieht, ja, es scheint so, als ob Xiaomi alles richtig macht. Leider, denn die Preise finde ich nicht mehr richtig, aber der Markt sagt wohl, wir haben Kohle, hauen wir raus, kein Problem, was soll's. Und damit ist Xiaomi erfolgreich. Cool. Ich meine, gut sind die Geräte, da kann man absolut nichts sagen. Ich bin ja auch, war die ganze Zeit auch ja auch Xiaomi-Fan so ein bisschen, ja, weil die eben so, so tolle Leistung zu einem guten Preis gebracht haben. Jetzt ist der gute Preis weg. Aber die Geräte sind immer noch gut im Vergleich und ja, so ist das. Richtig. Also, unglaublich, Xiaomi vorne, sowohl in Europa als auch im weltweiten Markt. Natürlich sieht der US-Markt ganz anders aus, ja, USA immer eine Domäne für Apple, ist ja ganz klar, ne? Ist ja auch der God's Own Company, nein, ich meine, ist natürlich eine amerikanische Firma, ja, und das lieben die Amerikaner sehr, wenn auch eine amerikanische Firma, ne, da mitmischt und ja, deswegen ist es natürlich auch verständlich, dass in den USA eben Apple hier natürlich immer noch Nummer 1 ist bei den Smartphones, nach allen Unkenrufen zum Trotz. Soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass eben weltweit die Sache schon lange anders aussieht. Ja. Also September, August, September 20 war seit langer Zeit das erste Mal, dass Apple mal wieder kurzzeitig die Marktführerschaft übernommen hat. Ja. Ansonsten war es seit Oktober 2017 nicht mehr der Fall. Hm. Das heißt, hier geht es momentan wieder gut zur Sache. Ich finde es ganz gut. Nur so wird der Markt auch belebt. Konkurrenz ist ja gut fürs Geschäft, sagt man immer. Ne? Das sieht zwar immer derjenige, wo dann die Kunden verliert, immer ganz anders, klar. Aber so ist es nun mal. Ja, also YouTube Premium, das wird jetzt auch für einige europäische Länder interessant, denn es gibt jetzt das YouTube Premium Lite. Ja. Zwar ist beim Start jetzt Deutschland noch nicht aufgezählt, wohl wegen der komplizierten Lizenzierung. Also es ist momentan angekündigt für Belgien, Dänemark, Finnland, Luxemburg und die Niederlanden sowie Norwegen und Schweden. Dort gibt es jetzt YouTube Premium Lite für 6,99 im Monat, ja, statt 11,99. Was ist daran anders? Man kriegt wirklich nur die Werbung entfernt. Ja, also sonst ist da nichts weiter dabei. Man bekommt werbefreie Anzeige auf Mobilgeräten, auf dem Desktop, Smart TVs und auf Konsolen. Ja, das alles ist dann also werbefrei. Aber man bekommt sonst eben nichts. Also da ist kein YouTube-Music drin. Ja, man kann auch nicht im Hintergrund YouTube-Videos abspielen auf Mobiltelefon. Und es gibt auch keine Offline-Downloads in diesem Premium-Lite-Paket. Ja. Und in der normalen Premium-Version ist das alles noch zusätzlich mit drin. Da muss man natürlich abwägen, ob man da drauf verzichtet, weil ich meine, ehrlich gesagt, also 6,99 im Monat für keine Werbung, gegenüber 11,99 für keine Werbung und jede Menge Zusatzdienste noch. Klar, wenn man die wirklich überhaupt nicht braucht, ja, dann ist es natürlich eine Überlegung wert. Ja. Also schlecht finde ich es nicht. Bin mal gespannt, wie das ankommt. Offenbar gab es aber hier eine Nachfrage von den Leuten, die eben gesagt haben, ich will nur die nervische Werbung nicht mehr sehen, alles andere ist mir wurscht. Mein Musikdienst habe ich woanders da, ja, zum Beispiel bei Amazon oder bei Spotify oder Deezer, ja. Und im Hintergrund Musik hören tue ich auch nicht auf YouTube, weil ich habe ja Spotify, Deezer, Amazon Music oder sonst was, dann brauche ich auf YouTube die Musik nicht zu hören. Im Hintergrund jedenfalls. Und wenn ich Video angucken will, ja, dann hat sich das mit dem Hintergrund eh erledigt. Ne? Im Hintergrund TV gucken, das ist auch nicht schlecht. Ja. Doch geht, aber nicht so am Handy. Ne? Ja, okay. Also, so sieht man also, dass sich hier was tut bei dem Premium-Dienst und finde ich eigentlich ja, gar nicht so verkehrt. Warum nicht? Ich würde es noch viel flexibler gestalten, ja, so dass man jede Menge Auswahlmöglichkeiten hat, also quasi so jeden Dienst einzeln zur Auswahl bringen, wie so ein Baukastenprinzip. Mag zwar erstmal verwirren, aber das könnte man dann noch aufteilen in, was weiß ich, in drei oder eben wie jetzt in zwei Stück, in zwei Kategorien, aber zusätzlich noch eben eine Option für, ne? 1 Euro zusätzlich im Monat vielleicht noch das im Hintergrund Playback, ja? Für noch 1 Euro vielleicht noch Downloads und eben dann für das volle eben auch YouTube Music dabei. Ne? So könnte man das doch eventuell machen. Naja, okay. So, was haben wir denn noch? Ja. Jetzt wird's langsam interessant. Ganzer Haufen an Meldungen gab es diesmal vom Google Pixel 6 und 6 Pro. Ja? Also ihr wisst ja, das ist eins von den Geräten, die mich seit langer Zeit mal wieder von Google zumindest mal sehr, sehr interessieren und fast schon so ein bisschen Hoffnung aufkommen lässt, dass sich Google wieder besinnt und vielleicht, dass man da eine Überraschung erwarten können, dass wir einen super guten Preis bekommen für ein super gutes Smartphone. Ja, also mal schauen. Auch wenn jetzt, es gab jetzt einen Bericht von 9 to 5 Google und da müsste man damit rechnen, dass die Preise zum Beispiel beim Pixel 6 Pro auf derselben Ebene wie das Samsung Galaxy S21 Ultra liegen und ja, also ich weiß nicht, ob das, ich weiß nicht, ob das wirklich, ob man diesen Artikel wirklich ernst nehmen soll. Denn ich glaube, auch Google müsste bewusst sein, dass das Teil dann DOA ist, Dead on Arrival. Also das wird auf dem Markt nicht angenommen werden. Das dürfte ziemlich feststehen. Damit wäre das natürlich auch wieder nur ein Nischenprodukt für Leute, die eigentlich ohne Rücksicht auf Preis-Leistungs-Verhältnis unbedingt ein Google-Gerät haben wollen. Und wie wir wissen, ist das jetzt nicht unbedingt die Masse des Marktes. Und das kann man noch so schön reden, wie man will. Also jede kleine chinesische Firma verkauft mehr Geräte, als Google Pixel Geräte verkauft hat. Jetzt in dem Fall das Vorgängermodell. Also nicht sehr realistisch, sage ich mal. Hoffentlich zuzutrauen wäre es Google natürlich, aber ich denke, Google ist zwar verrückt, aber so verrückt auch wieder nicht. Deswegen bin ich noch guter Dinge und habe mich da auf den Prozessor konzentriert, bei dem vieles heute rauskam. Oder was heißt heute eben die Woche über. Der Chip wird übrigens jetzt nicht mehr Whitechapel heißen. Keine Ahnung, warum jetzt nicht Whitechapel. Vielleicht wegen der Verbindung zu dem englischen Londoner Ortsteil Whitechapel, Jack the Ripper. Vielleicht war das dann ein bisschen zu martialisch, ja. Im Endeffekt, also jetzt heißt der Tensor. Ja, Tensor. Sehr komischer Name, aber okay. Auch das ist ja letztendlich vollkommen wurscht, ja, wie der Prozessor dann heißt. Vieles ist noch nicht bekannt. Pixel 6 hat allerdings jetzt ein paar Bestätigungen bekommen von Google, nämlich die Bildschirmgröße. Das Pixel 6 wird 6,4 Zoll Display haben. Das dürfte er also jetzt als tatsächliche bestätigte Daten sehen. 6,4 Zoll das Pixel 6 und 6,7 Zoll das Pixel 6 Pro. Der Display-Typ FHD Plus OLED für das Pixel 6 und das Pixel 6 Pro QHD OLED. Die Refresh-Rate bei den Displays 90 Hz bzw. 120 Hz beim Pixel 6 Pro. Beides mit Google Tensor-Prozessoren. Die Kameras bei dem Pixel 6 nur eine Dual-Kamera, schwach. Beim Pixel 6 Pro immer eine Triple-Kamera mit Wide, Ultra-Wide und Telefotolinse. Das heißt, das ist sehr interessant, vor allem die Telefotolinse, die könnte das Erlebnis von der Kamera auf dem Pixel 6 Pro in eine ganz neue Dimension bringen. Wir wissen, die Google Software für die Kamera ist gut, die ist ausgezeichnet. Und jetzt endlich mal ein Triple Camera Array, ja, mit eben auch einer Telefotolinse. Da mache ich mir große Hoffnung, dass man super geniale Bilder, vor allem im Freien, eben Landschaftsaufnahmen und so weiter machen kann, wo man eben Teile ein bisschen reinzoomen kann, ohne Qualitätsverlust, also mit einem echten optischen Zoom sozusagen und nicht nur einen Digitalzoom. Auch wenn die Software von Google gut ist, Digitalzoom ist Digitalzoom und fertig. Ja? Aber eine echte Telefotolinse wäre natürlich da genial. Vor allem, wenn ich mir vorstelle, was Google vielleicht machen könnte, ja, mit seiner Software kombinieren von der normalen Weitwinkelkamera und der Telefotolinse zusammen kombinieren. Was habt ihr dann? Natürlich ultra hohe Auflösung. Aber das wäre wieder das ist reine Spekulation. Für Google wäre so eine Software sicherlich kein Problem, aber ich weiß überhaupt nicht, ob das in Planung ist oder ob das gemacht wird. So, ja, also kurz die Idee wäre, ne, man macht ein Foto mit der Weitwinkelkamera. Google erkennt dann die einzelnen Bildausschnitte und kann dann mit der Telefotolinse quasi, wenn man ganz langsam das Smartphone bewegt, mit der Telefotolinse wie in einem Panorama Bild, ja, die einzelnen Teile exakt aufnehmen, sozusagen überlagern und in hoher Qualität abspeichern. Ruckzuck hätte man dann ein Bild, das sehr viel höher aufgelöst werden kann, weil man dann auch die Zwischenschritte berechnen kann. Ja? Und da könnte man dann unter Umständen, ja, je nachdem, was die Auflösung hergibt, vielleicht auch ja, also so diese Megabilder da machen, ja, mit über 100 Megapixel Auflösung, selbst wenn das Gerät selbst keine echte 100 Megapixel Kamerachip hat. Das ist ein ganz interessantes Verfahren. Das kann man zwar selbst auch machen, quasi per Hand, bloß halt nicht mit dieser stufenlosen, diesem stufenlosen Zoom, aber trotzdem wäre das möglich. Wie funktioniert das natürlich? Ist eine Riesenarbeit wegen dem Anpassen der Helligkeit und so weiter, was eben die Kamerasoftware super alleine machen könnte, automatisch sozusagen. Ne? Man nimmt quasi verschiedene Bilder auf von einem Objekt mit der Telefotolinse. Ja, wohlgemerkt, wie gesagt, ihr habt ja dann keinen Qualitätsverlust. Ja? Setzt die nebeneinander und selbst wenn die Telefotolinse, sagen wir mal, nur 5 Megapixel hätte, ja, dann könnte man eben zum Beispiel 6 Bilder machen. Von dem Bereich, ja, und hätte dann eine wesentlich höhere Auflösung, ja, in diesem einzelnen System. Ja. Und das dann kombiniert noch mit einem Shot sozusagen mit der Weitwinkelkamera und dann könnt ihr quasi in Anführungszeichen reinzoomen und könnt dann wirklich ohne Qualitätsverlust, ja, quasi in das Bild reinzoomen. Das hat dann denselben Effekt, wenn ihr dann zum Beispiel ein ultra hoch aufgelöstes Bild hättet. Coole Sache, ziemlich kompliziert, aber für Google wäre das wahrscheinlich ein Klacks, ne? Okay, Fingerabdruckscanner ist bei beiden Geräten unter dem Display. Und natürlich kommt Android 12 zum Einsatz. Ja, so. Jetzt leider noch ein kleiner Wermutstropfen. Erstmal Freude, die offizielle Seite bei Google im Store, store.google.com, ist bereits online, auch in Deutsch. Ja. Das heißt, es ist wirklich schon einiges offiziell und zum Beispiel sind das die Farben. Ja. Und das fand ich zum Beispiel auch sehr, sehr schade. Denn was ist das Problem? Moment mal, so, jetzt gucke ich mal, das ist gerade ein Problem. Okay, und zwar, Moment mal, da ist es. Ja, da haben wir es noch ein bisschen versteckt, man muss ein bisschen runterscrollen. Ja, so, Sensorprozessor ist also bestätigt, auch der Name natürlich, wie ich schon gesagt habe. So, und jetzt kann man auswählen die Farben fürs Pixel 6 Pro und für das Pixel 6. Und da ist leider etwas ganz, ganz, ganz Trauriges. Und zwar, das Pixel 6 Pro gibt es nur in Gold, Weiß und Schwarz. Aber nicht in Coral. Und Coral war die Farbe, wo ich Feuer und Flamme war. Ja, dieses schöne mit dieser, ja, fast so rot-orangenen Leiste oben. Ja. Dann das schwarze Kamera-Array und dann so ein leicht creme-weißes Gesamtgehäuse dann. Also diese Farbe hätte ich mir wirklich, und so hat es auch auf älteren Bilder ausgesehen, diese Farbe hätte ich unbedingt auf dem Pixel 6 Pro gewollt. Coral. Die anderen Farben, die das Pixel 6 Pro hier bietet, sind meiner Meinung nach, enttäuschend. Also mit diesem Gold, wenn es denn wenigstens Gold wäre, das ist so ein, Entschuldigung, dass ich sag, das ist so ein Pissgelb, ja, damit kann ich nichts anfangen. Weiß, ja, und Schwarz, also nie, ne? Nee, nicht schon wieder ein schwarzes Handy. Danke. Also das ist ein recht schwarzes Gehäuse, Anthrazit möchte ich eigentlich eher sagen, ja, und oben dann ein grauer Balken, und bei dem Weißen ist es ähnlich, da ist halt das die Geräterückseite weiß und oben dann ebenfalls ein grauer Balken, aber da ist zumindest noch ein Kontrast vorhanden, ne, zu dem Weiß und diesem schwarzen Kamera-Array, das ist so eine schwarze Leiste, könnte man da wenigstens noch ein bisschen zumindest an Star Troopers, von Star Wars da einen Bezug finden, ja. Also, ja, das würde ich mir noch gefallen lassen, aber toll, ne, da habe ich wieder ein schwarz-weißes Handy, ne? Super. Vielen Dank, Google. Ja, dass ich dann wieder ein langweiliges Handy nehmen muss, weil ich eine Pro-Version möchte. Ne? Super. Und wenn man dann eben hier sieht, okay, wie schön das diese Coral-Version aussieht beim Pixel 6, das ist schon ziemlich traurig. Naja, was soll's, kann man eben nichts machen. Vielleicht kommt ja auch noch was dazu, wobei, das glaube ich nicht, weil das sind die offiziellen Farben, die man Google Play Store auswählen kann. Ich glaube erst gar nicht, dass noch was dazu kommt, zumindest jetzt nicht zum Start, vielleicht später hinaus noch. Wenn es eine Petition gibt, dann unterzeichne ich die, ja. Ich möchte ein Pixel 6 Pro mit Coral. Ja, aber ob ich natürlich, wie gesagt, ein Pixel 6 Pro überhaupt kaufe, das hängt natürlich auch von dem Preis ab, natürlich, ganz klar. Und da müssen wir warten. Viel weiß man eben auch nicht, das ist alles, was man weiß. Na, vielleicht eins gibt's noch. Das ist vielleicht sogar sehr interessant. Und zwar dieser Tensor-Chip. Ja. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist dann dieser Artikel? Wo haben wir es denn? Ah ja, genau hier. Der Tensor-Chip, das ist wohl nach Analysen wer das gemacht hat, weiß gar nicht, GizChina hat den Artikel veröffentlicht. Ja. Und wer war das? Ah, okay, eine chinesische Quelle. Tja, kann ich nicht lesen. Ja. Die sollen wenigstens Japanisch schreiben. Oh, jetzt habe ich das jetzt gesagt. Nee, tut mir leid, Entschuldigung. Natürlich. Also, okay, hier ist es jedenfalls so, dass es ziemlich sicher ist, dass dieses ein Exynos 9855 Chip von Samsung ist. Ja. Man vermutet, modifiziert, leicht modifiziert. Ja. Der Chip ist auch noch unveröffentlicht, der ist noch bei keinem anderen Gerät zum Einsatz gekommen. Eine gute Spekulation ist natürlich dann, dass der Chip eben wegen der Versionsnummer besser ist als der Chip, der im aktuellen Galaxy S21 verbaut wird. Dort ist es nämlich ein Exynos 9840 und das hier ist ein 9855. Ja? Und das bedeutet, dass es definitiv ein leistungsstärkerer Prozessor wäre. Es wird hier sogar noch von einem Exynos 9955 gesprochen. Ja. Wahnsinn. Also da bin ich wirklich gespannt drauf. Aber das erklärt auch, warum Google überhaupt schon im Google Pixel 6 den neuen Chip, den in Anführungszeichen eigenen Chip, überhaupt benutzen kann. Ich habe mir nämlich mal Gedanken gemacht, wie ist denn das überhaupt möglich? Google hat vorher noch keine Chips produziert. Die Planung von so einem Chip, ich weiß noch nicht, wie lange die schon das geplant haben, diesen eigenen Chip zu entwickeln. Ja? Aber die Planung von so einem Chip dauert sehr, sehr lange. Ja? Die Produktion aber noch länger. Da müssen Fertigungsstraßen gebaut werden dafür. Ja? Oder man gibt eben den Auftrag ab an eine andere Firma, dass die den Prozessor nach den eigenen Spezifikationen entwickelt. Und ich denke, dass hier tatsächlich Google es so gemacht hat, dass die mit Samsung eben, man hat ja schon gehört, dass Google mit Samsung jetzt stärker kooperiert und offenbar auch wegen diesem Chip, dass da eben Google gesagt hat, okay, wir brauchen einen neuen Chip mit den und den Anforderungen und Samsung hat denen eben die Papiere geschickt von diesem Exynos-Prozessor. Die haben gesagt, okay, wir brauchen aber diese Designänderungen und Google sagt und Samsung sagt, okay, das produzieren wir und fertig. Ja, so ist es. Das, was sich jetzt so leicht anhört, ist natürlich ein Riesenprozess und das kann man auch nicht von heute auf morgen machen. Also auch das dauert lange. Ja. Aber für von Grund auf einen neuen Chipsatz zu entwickeln, das würde noch länger dauern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Google geschafft hätte, in diesem Zeitraum das zu bewerkstelligen. Ja, also ich weiß nicht, das ist zumindest, ohne dass man auch vorher was spitz bekommen hätte. Ja. Ich meine, allein schon die Fertigungsstraße oder eben die Auftraggeber, da wäre irgendwas durchgesickert. Ja. Ich denke, hier wird es darauf hinauslaufen, ein modifizierter Samsung-Chip eben, ja, und was nicht unbedingt schlecht ist. Ja, also die Exynos-Prozessoren sind relativ gut und ehrlich gesagt, das wäre sogar noch etwas beruhigender, wenn da so ein Samsung Exynos drin wäre, als ein Chip, der komplett ungetestet ist, sozusagen in der Praxis, ja, das wäre, da würde ich eher noch sagen, man weiß überhaupt nicht, wie schnell der ist. Und deswegen wurde ja auch davon ausgegangen, dass das Gerät ein Midrange-Gerät ist. Ja, und nur an die Leistung vom Snapdragon 870 rankommt. Ja? Wenn das stimmt, ist auch das Gerücht von einem Midrange-Gerät weg, weil das ist der Top-Prozessor, wie gesagt, der schlägt quasi das momentane S21 und damit, bumm, ne, haben wir das Problem schnell aus der Welt geschafft, ja. Ich hoffe, dass das aber nicht auch noch eine Bestätigung ist für die Gerüchte, die eben da besagen, dass das Gerät so extrem teuer wäre. Also warten wir mal ab. Ein Hin und Her ist es schon wieder. Ja, unglaublich. Aber so ist es halt, wenn man mit Gerüchten herummacht und so. Ja. Naja, okay. Übrigens, auch da war ja die Frage aufgetaucht, wo erscheint denn jetzt das Pixel zuerst? Pixel-Fans können hier jedenfalls aufatmen. In Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Japan, Taiwan, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten. Dort wird dieses Pixel zuerst quasi veröffentlicht. Ja, Pixel 6, was eben schon mal gut ist. Und zwar heißt es hier im Herbst 2021. Früher gibt es nicht, auch wenn es jetzt im Google Store schon ein Eintrag ist. Man kann noch nichts bestellen oder sonst irgendwas machen. Man kann sich nur die Farben angucken. Erst im Herbst 2021 kann man irgendwas machen, irgendwas bestellen. Zack. Ist das was, ne? So, also das sind die Aussichten auf das Google Pixel. Und die waren, wie gesagt, diese Woche ziemlich umfangreich und spannend auch, wie schon letzte Woche. Ich finde das schon mal ein gutes Zeichen, dass die Leute wieder anfangen hier über diese Google-Geräte etwas häufiger zu reden. Und naja, man, auch wenn man noch gar nicht weiß, woran man ist. Und ich glaube, bei vielen ist eben auch die Hoffnung da, dass es ein Gerät ist mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Was rede ich da? Ein saubilliges Gerät mit perfekter Leistung. Ja, so muss es sein. Ich sag's immer wieder. Ja, in dieser Situation ist eben ein Gerät mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, ja, ist, ja, was nix, ja, nix. Da holt man niemand hinterm Ofen mehr hervor damit. Ja. Die Leute haben alle ihre Samsung, ihr Xiaomi jetzt, ja. Was soll man da machen? Ja? Also da muss man schon irgendwie was bieten fürs Geld. Ich hoffe ja, dass diese Entscheidung da angekommen ist bei Google. Die sollen sich doch nur mal angucken, wie Xiaomi das gemacht hat von günstigen guten Handys, ja, jetzt haben sie anscheinend so einen großen Marktanteil, dass sie das auch teurer vermarkten können, aber, also, das Pixel, das, ja, also das, ich weiß nicht, das ist andere, ja, in der Kategorie, naja. Gut, weiter geht's mit dem Honor Magic 3. Auch das hat diese Woche für ein paar interessante Reaktionen gesorgt. Denn das ist aufgetaucht in einem Teaser, in einem so einem Videoteaser und auch in einem Bild. Wer war das, wer das in die Kamera gehalten hat? Genau, der CEO George Zhao. Ciao, oder so heißt er, genau. Und der hat die Rückseite zumindest mal gezeigt und das sind drei 64-Megapixel-Kamera und eine 50-Megapixel-Hauptkamera und eine 2-Megapixel-Tiefenkamera, so ein Time-of-Flight-System. Also Kameras genug integriert, ja. Auf jeden Fall. Aber das ist auch aufgetaucht auf Geekbench, ja, Geekbench 4 wurde das getestet und da wurde gelistet die 8 GB Version, ja, unter Android 11 ist das gelaufen und das hat beachtliche 3556 Single-Core-Score bekommen, was ausgezeichnet ist und 10257 Multicore-Score, was auch sehr gut ist, also gar nicht übel. Und dann später hinaus gab es auch sogar noch eine ein Eintrag bei Antutu Benchmark und da gab es auch noch ein anderes Modell. Die haben ja erfahrungsgemäß immer ein paar Daten mehr dann bei der Angabe und dort ist ein Modell getestet worden mit einem Snapdragon 888 Plus, ja, mit 12 GB RAM und 512 GB Storage. Also ein richtiges Power-Gerät, richtige Power-Ausstattung beim Honor Magic 3. Das scheint wohl denen ihr neues, ihr neue Flaggschiff-Linie zu sein, das Magic. Ganz im Gegenteil zu früher, wo das View ja eigentlich das Flaggschiff bei denen war. Diese View-Reihe. Ja. Und hier hat das Magic 3 tatsächlich 749.223 Punkte beim AnTuTu-Benchmark-Test geschafft. Was zwar jetzt nicht über alle Maßen top ist, aber besser als die meisten Geräte. Das ist nicht schlecht. Ja. Und da hat vielleicht Honor noch was im Kasten. Auch hier warten natürlich alle auf den Preis, was denn dieses Gerät dann letztendlich kosten wird. Ja. In China übrigens ist Honor auch wieder sehr weit nach oben geklettert. Die sind geradezu in einem Mini-Hype momentan. Honor, nach der Ablösung von Huawei waren die erstmal fast nicht vorhanden, aber jetzt sehr schnell sind die auf dem chinesischen Markt angekommen und scheinen dort sich auch großer Beliebtheit zu erfreuen. Und wenn das Gerät hier mit dem Snapdragon 888 Plus, ja, mit einem guten Preis und diesen Leistungsdaten rauskommt, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz ebenfalls, ne, dann muss ich schon sagen, könnte das ein riesiger Renner werden. Nicht nur in China, denn nicht vergessen, Honor durch die Abspaltung hat auch die ganz normalen Google-Dienste, Google Play Store, Google Services und so weiter in Europa. Das ist ja auch bestätigt worden und kann man ja auch schon sehen. Okay. Dann HTC, also HTC hat noch etwas im Petto und zwar tatsächlich ein Tablet. Das hat mich sehr verwundert, genauso wie es viele Experten verwundert. Und naja, wie soll ich denn das beschreiben? Vielleicht The Battle is back. Ja, also dieses Gerät hat Rahmen, also Bezels, so groß wie schon lange nicht mehr, ich gesehen habe. Also das ist schon, also wenn ihr einen größeren Daumen habt, ja, die Dinger könnt ihr halten. Ja, kein Problem. Ist vielleicht auch gar nicht schlecht für ein Tablet, ich weiß nicht, ein bisschen Rahmen beim Tablet finde ich gar nicht so übel. Dann kann man es nämlich besser halten. Dennoch wirkt es ein bisschen antiquiert. Das muss ich schon sagen. Zum Prozessor kann ich nicht viel sagen. Das ist ein Unisoc Tiger T618 Prozessor. Und wenn ihr jetzt sagt, was, Unisoc? Ja, genau. Genau, kein MediaTek, kein Snapdragon, ein Unisoc. Also ich habe diesen Chipsatz zwar schon mal gehört, und zwar bei 99 Euro Tablets im Internet, ja, auf einem großen Shop-Anbieter, könnt ihr mal gucken, ja, so die ganz billigen, so zwischen 99 und 120 Euro rum, ja, da könnt ihr mal gucken und die haben oftmals so ein Unisoc drin, aber was das jetzt genau für ein wie der genau einzuordnen ist, weiß ich nicht, da muss ich wirklich passen, ja. Die anderen Daten sind eigentlich für ein Tablet ganz gut. Ja, 8 GB RAM, das ist ja, da muss man ja schon fast Jubelstürme loslassen bei einem Tablet, unglaublich. Ja. 1920 mal 1200 Bildpunkte, also das heißt, die Auflösung ist auch okay. 240 dpi sind es dann. Was ist denn eigentlich die Bildgröße? Das ist gar nicht aufgeschlüsselt. Naja, gut, könnte man vielleicht ausrechnen, ne? Wenn man hier die Auflösung hat und dann die dpi-Zahl, aber das ist mir jetzt zu stressig, sorry. Ja, GPU ist eine A-Mali G52. Das heißt, es ist natürlich kein Gerät, das gegen die Top-Smartphones zum Beispiel anstinken kann, aber welches Tablet kann das schon? Ja. Von daher denke ich, wird es seine Aufgabe erfüllen. Ja. Und was ist die Aufgabe? Tja, das ist natürlich eine Sache. Ne? Vielleicht bessere Fotobearbeitung, ja, kann man damit mit einem großen Display recht gut machen. Ja. Tabellen führen, mehr produktive Sachen, ja, mehr Arbeit, sage ich mal, statt Gaming. Und vielleicht rechtfertigt dann das auch den Einsatz von so einem Unisoc-Chip gegenüber einem Snapdragon High-End-Prozessor, ja, das eben dann für Spiele ausgelegt ist, oder der eben dann für Spiele ausgelegt ist, ist eben nicht, vielleicht hier nicht so unbedingt die Zielgruppe. Was ich schade finde, Spielen auf so einem großen Display ist nämlich ziemlich genial im Vergleich auf so einem relativ kleinen Smartphone-Display. Aber, nun ja, die simplen Games werden wahrscheinlich auch gehen. Ist okay, sieht nicht aus oder liest sich nicht wie jetzt so ein Billig-Schrottteil. Ja. Und ich meine, steht ja auch immerhin HTC drauf. Es ist zwar jetzt momentan schwer einzuordnen, weil die sind ja praktisch weg vom Fenster. Ne? In dem Bereich Smartphones, muss man ganz klar sagen. Und von daher kann ich das jetzt gar nicht einordnen, wie das Tablet jetzt von denen dann ist. Es wird hier angenommen, so in dem Artikel, dass eben das HTC Tablet nicht hier den Kampf aufnehmen kann mit Xiaomi und anderen, weil es eben hier unterlegen wäre. Aber trotzdem mit der RAM-Ausstattung, denke ich, ist vernünftiges Arbeiten, produktives Arbeiten durchaus möglich. Und von daher, ich lasse mich mal überraschen, wenn jetzt der Preis dann eben noch stimmt, dann ist ja alles gut und es kann losgehen mit dem Xiaomi Tablet. Ja, warum auch nicht? Entschuldigung, Xiaomi Tablet, HTC Tablet natürlich. HTC A100 heißt das Teil übrigens. Ja, HTC A100. Aha. Naja, also interessant, auch HTC bringt ein Tablet raus. Ne? Auch hier GIS China schreibt, wegen der Corona-Pandemie ja, werden jetzt wieder mehr Tablets gefragt, weil eben mehr Leute tatsächlich arbeiten müssen an ihren Geräten und es dann halt mit einem kleinen Smartphone eben doch wesentlich schlechter geht als mit einem größeren Pad. Für die Leute, die jetzt eben trotzdem keinen Computer nutzen wollen, für mich war schnell klar, also da wird ein Computer gebraucht. So ist es. Gut. Was haben wir denn noch? Ja, vielleicht noch ist da jetzt nicht unbedingt das unglaublich Must-Have-Teil. Ja? Das ZTE Axon 30 hat jetzt zumindest mal einen Rekord gemacht. Und zwar gibt es jetzt eine Version für oder mit 20 GB RAM. Ja, 20 GB RAM. Ich weiß aber nicht, ob man das tatsächlich unbedingt als echtes RAM sehen soll, oder ist es eigentlich nicht, ja. Von daher ist vielleicht die Krone noch zu haben für das echte RAM, ja. Denn hier werden 8 GB echtes RAM, 12 GB echtes RAM verbaut, ja. und 8 GB werden mit einer sogenannten Memory Fusion Technology hinzugefügt, ja, so dass man eben dann 12 GB statt 12 GB RAM eben 20 GB RAM bekommt. Ob das so zählt, also ich würde sagen, nein. Ja, 12 GB ist gut. Warum man da jetzt unbedingt jetzt noch 8 GB normales RAM dazu nutzen soll, ist, verstehe ich noch nicht so ganz. Vielleicht wollen die ja zeigen, ja, man kann es tun, aber auf der anderen Seite kann das ja eigentlich nicht als echtes RAM gezählt werden. Von daher, ne, Krone ist doch noch zu haben und ja, so ist es. Gut, damit sind wir auch soweit durch, bevor ich jetzt, ah ne, halt, haha, da kommt noch was, genau, das mache ich vielleicht jetzt zuerst, bevor ich dann noch was zu was anderem komme, und zwar, ich habe hier eine Empfehlung bekommen per Mail, da muss ich gerade mal gucken, wer das war, zumindest der Vornamen kann ich ja durchaus mal sagen, so, wenn es dann der richtige Vorname ist, wo haben wir es denn hier? So, da. Genau. Der Andreas schreibt, genau. Also erstmal, ich komme jetzt erstmal zu dem Teil, der jetzt relevant ist für diese App. Wolltet ihr vorschlagen, Doodle Champion Island Games als Spiel im Podcast? Ja. Und ich habe mir das natürlich angeguckt. Ja? Und muss sagen, ja, cool, hat mir gefallen. Das ist ein relativ unbekanntes Spiel, wenn ich mir das so angucke. Also es hat gerade mal so 1000 plus Installationen. Ja. Aber das ist richtig schön. Also ein tolles Intro übrigens. Ja. Ich habe jetzt auch von der Firma Silica and Moment, wie heißen die? Die Steuerung hier im Google Play Store wird immer schlimmer. Ja. Silica and Pina, ja, genau, also das sagt mir jetzt nichts, ja, und trotzdem, das Spiel ist cool, ja, also das Intro ist wirklich richtig gut, richtig schön, wow, Hut ab, und die Game-Grafik an sich ist so eine, ja, sagen wir mal, Pseudo-Retro-Grafik, ja, so ein bisschen pixelig, sieht aber sehr, sehr schön aus, cool gemacht. Und was ist es? Man muss an Minigames, Sportevents und so weiter teilnehmen. Und zu denen kommt man auf ein bisschen unkonventionelle Weise. Man kommt auf so eine Insel, ja, und dort gibt es verschiedene Sportstätten. Da muss man hinlatschen, ja, und kann dann eben dort mit den entsprechenden Gegnern spielen. Ja, also hier, das, was ich jetzt gesehen habe, eben Gegner. Computergegner, ja. Und dann macht es, geht es rund und die Schwierigkeit ist schon doch recht knackig, muss ich sagen, ja, ziemlich knackig, also uiuiui, da hatte ich meine Probleme, obwohl ich normalerweise ja so nicht schlecht bin, ja, aber ich denke, das ist dann halt auch die Herausforderung, die hier dann gesucht wird und ganz gut rüberkommt, ja. Ja, und so kann man sich dann eben, kann man eben erstmal die ganzen Sportstätten entdecken, ja. Da gibt es zum Beispiel Bogenschießen, Tischtennis, ja, und Rugby, habe ich gesehen, ja, unglaublich. Also, ist schon cool. Wenn es auch jetzt erstmal beim Ausprobieren, ja, nervt es erstmal sogar, dass man eben hier so rumlatschen muss, aber das ist, irgendwann ist das Bestandteil und es macht dann auch richtig Spaß. Das Ganze ist kostenlos im Play Store zu bekommen und ja, was soll ich sagen? Da gibt es nichts zu meckern. Schön, sehr gut, macht Spaß und ja, kostenlos. Also ja, installieren, Doodle Champion Island Game im Play Store. Ich setze den Link natürlich auch noch hier in die Shownotes rein. So, und dann hat der Andreas hier in der Mail nämlich etwas Interessantes geschrieben. Er hat es, ich weiß nicht, ob ihr das schon gemerkt habt. Ja? Er hat es gemerkt. Auf der Website fehlt ein Link zur Line-Community. Und ja, das ist mir bewusst und das ist Absicht so. Das ist Absicht so. Und wie er da genau aufgepasst hat, er sieht, dass in den Shownotes kein Link mehr zur Line-Community vorhanden ist, auch wenn mir das manchmal noch rausrutscht. Ja, das kommt daher, weil die Community so, die Line-Community nicht mehr so aktiv jetzt hier angepriesen werden soll. Es gibt auch nur noch, also per Einladung oder so, ja, weil das sind mehrere Gründe. Erstmal muss ich sagen, es ist jetzt nicht so, dass dort jetzt jede Woche 10 Leute hier in die Community kommen wollen. Ja, sondern im Prinzip ist hier so eine Standard, ja, also so eine Netzstandard, so ein Stammtisch sozusagen vorhanden, ja, die Leute, die in die Community kommen. Und ich glaube, viel mehr werden dann auch nicht hier in die Line-Community reinkommen. Insgesamt gesehen, vielleicht ab und zu mal einer, ja, das war in den letzten Jahren einfach so, dass dann nur noch sporadisch ganz, ganz selten mal jemand reinkommen soll. Oder reinkommen wollte. Ja. So, und natürlich ist das nur so eine Geschichte, dass ich hier auch sehr aufpassen muss, wenn eben der Zugang freigeschaltet ist zu der Community. Ja. Ihr habt es vielleicht, also die Leute, die eben in der Community zugange sind, ihr habt es erlebt, ja, das kann schnell passieren. Obwohl die Community absolut überschaubar ist von der Größe, ja, kann es passieren, dass dann halt auch mal das Ruckzuck der Frieden gestört wird. Ja, und da bleiben eigentlich bei Line dann nicht mehr viel Optionen übrig. Ja. Außerdem passiert es, dass Leute zum Beispiel, vor allem wenn sie jetzt speziell nur für die Line-Community, ja, Line installieren. Also die haben Line vorher nicht drauf und wollen dann aber nicht Community, installieren Line, schreiben was in der Community. Irgendwann denken die so, oh nee, also ich brauche wieder Platz auf meinem Smartphone oder so, ja, und löschen dann Line. In dem Moment verschwinden alle Nachrichten, die in der Community abgesetzt wurden, verschwinden aus der Community und sind weg. Ja, das heißt, es ist nicht konsistent. Das heißt auch, klar, das ist erstmal ein Nachteil von Line, ja, aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein Vorteil. Also so sollte es eigentlich immer sein. Also wenn man sein Line-Konto löscht, ja, dann sollten die Line-Nachrichten auch gelöscht werden, die man in Gruppen reinschreibt. Das ist einfach etwas, was ich datenschutzmäßig sogar erwarte. Aber für eine Community ist es natürlich schlecht, weil wenn man da also durchblättert, ja, da sieht man dann viele Nachrichten, ältere Nachrichten, wo dann steht unbekannt und die Nachrichten Bubble, ja, also diese Blase ist leer, ja, weil die Nachricht weg ist. Ja, so sieht es aus und deswegen nicht mehr aktiv. Die Community bleibt online, ganz klar, aber halt nicht mehr aktiv. Und deswegen habe ich auch keinen Link mehr zu dieser Community hier reingesetzt. Und ja, genau. Und habe eben auch da jetzt nicht mehr mit der aktiven ja, Vermarktung sozusagen, ne, von der Community hier weitergemacht. Ne? Genau. Ja, so ist es. Ich hoffe, das ist jetzt nicht weiter schlimm, aber ihr seht ja selbst, die Aktivitäten der Community sind absolut überschaubar. Ne? Und ja, ich denke mal, wie gesagt, es bleibt, keine Angst, die Community bleibt für die eingefleischten Insider, ja, und es geht auch mit per Einladung, könnt ihr andere einladen, es geht auch, aber ansonsten wird die nicht mehr öffentlich sein. Ne? Okay. Gut, dann komme ich zum Schluss noch zur App der Woche. Ja, dort ist My Friend Pedro Ripe for Revenge, die App der Woche geworden. Ja. Und zwar, ja, wie soll ich denn das ausdrücken? Also die Story ist hanebüchen, an den Haaren herbeigezogen und klingt eher wie ein schlecht gemachter Krimi. Ja. Also eigentlich ist die Story furchtbar, ja, wenn die Figuren nicht so witzig wären, ja, und das Ganze auch recht lustig präsentiert würde. Ja. Und vor allem, es ist ein super schöner, guter Plattformer. Ja. Mit einer Grafik, die für Smartphone-Verhältnisse auch nicht schlecht ist und ein bisschen anders ist, so Partikeleffekte und so weiter und so weiter. Ich finde das richtig gut. Und dann gibt es auch noch so Einlagen, zum Beispiel mit Motorrad und so weiter, mal eine Strecke fahren und so. Ja. Aber die Hauptsache ist natürlich das mit den Plattformen. Unter anderem kann man damit auch ganz verrückte Dinger machen. Es gibt zum Beispiel Spiegel, wo man dann eben so Strahlen abschießen kann, die dann eben reflektiert werden und Gegner, was weiß ich, um fünf Ecken treffen oder so. Ja, auch das ist interessant. Naja, also wie gesagt, die Geschichte ist hanebüchen. Das steht hier, ich lese es mal vor, damit ihr mal seht, wie verrückt das ist, ja. Sie haben seine Frau und Kinder entführt und dachten, ihn getötet zu haben. Doch damit haben sie diese Banane nur auf die Palme gebracht. Hilf deinem Freund Petro bei seiner eiskalten Rache und lass die Kugeln fliegen. Es geht natürlich, Petro, ne, ist eine Banane, ne, also, ja. Verrückt, ja. Entsprechend, aber macht es auch Spaß, ist lustig. 37 Levels gibt's, und wie gesagt, für alles, was dabei. Ich find es schön, ja, macht Spaß. Ist auch nicht ganz so groß, wie ich das jetzt erwartet hätte mit der Grafik und mit den verschiedenen Games. 86 Megabyte ist für heutige Verhältnisse eigentlich super, super klein für diese Sache, ja, für diese Qualität. Und entsprechend hat es auch schon einige Installationen, über 1 Million. Ja, ist da die Bewertung, warum die auf 3,9 sitzt, sind, weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich deswegen, weil eben hier Ingame-Käufe drin sind. Und das ist natürlich immer eine Sache, wenn man das Spiel jetzt zockt und muss dann auf einmal, ne, was kaufen, damit es weitergeht. Das ist natürlich, das nervt. Aber auf der anderen Seite sollte man sich überlegen, das Game ist halt auch gut, ja, sehr gut, und warum dann eben nicht mal auch dafür bezahlen, wenn man weiterspielen will. Im Prinzip hat man das ja mit dem Super Mario Run, ja, genauso machen müssen, ne? Auch da, ne, hat man dann irgendwann müssen bezahlen, damit es eben weitergeht. Ich finde es so gar nicht so schlecht, ja, also was soll's. Und wie gesagt, es macht Laune, es macht Spaß, und das ist doch die Hauptsache bei dem Game. Oh Mann, ich muss ja leiser machen, ich bin hier im Hintergrund. Bollert's gerade. Ich habe hier das Promo-Video gestartet. So. Gut, also, deswegen App der Woche. Ja. My Friends Peto Ripe for Revenge. Ja. Also, wenn die Jungs nicht in den USA sitzen würden, die das Spiel gemacht haben, nämlich genauer gesagt in Austin, Texas, da würde ich sagen, das ist Deutsch-Englisch, ja, also, ne, Ripe for Revenge, reif für Rache. Also das hört sich sehr an, als ob das so im Deutschen direkt übersetzt wurde, ne, also so, ne, Englisch für Fortgeschrittene, ne, so Englisch for Runaways und so, ne, so was in der Sinne. Aber offenbar kann man das wirklich sagen im Amerikanischen, man lernt nie aus, ja, keine Ahnung. Ripe for Revenge. Reif für Rache. Das gibt's nicht. Naja. Okay. Ja, und damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Links und Informationen zu den Themen in dieser Woche, die behandelt wurden, findet ihr in den Shownotes in eurem Podcast-Player. Irgendwo müssen die sein. Ja, und dort könnt ihr die dann sehen. Ja. Wird wieder einiges an Links reinsetzen. Und ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt. Habt eine schöne Woche, bleibt gesund und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. Ich muss mich an den neuen Abspann erst noch gewöhnen. Da fehlt mir irgendwas. Naja, tschüss.